Ich hol meine Daten jetzt erstmal aus der Cloud. Und dann lösche ich auch noch meinen Facebook-Account. Komm zu meiner Krypto-Party und sei mein Gast. Dann liest deine Mails nur der, für den sie verfasst. Ich surf HTTPS und browse auch gern mit Tor. Ich such nicht bei Amazon und Google, nein, da sei Gott vor. Mac und Windows AD, einmal muss es vorbei sein. Mein Vertrauen in euch ich verlor's, jetzt nehm ich Open Source. Mac und Windows AD, einmal muss es vorbei sein. Mein Vertrauen in euch ich verlor's, jetzt nehm ich Open Source. Mac und Windows AD, Netzfreiheit tut nicht weh. Fuck NSA und BND.